Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts. Ich bin wie immer euer Hirsi, euer Host der ganzen Sache hier und habe für euch heute eine wohl etwas kürzere Raw Review geplant, und zwar von der Ausgabe vom, müsste eigentlich ja, es war der 4.6.2012. Und die Raw-Sendung begann schon mit einem Interview von Michael Cole und Cena, John Cena wurde interviewt. Hier muss man anmerken, er hat sehr viele Pops gezogen. Und Michael Cole meinte eben, dass Cena die ganze Situation abwenden hätte können, wenn er sich für Big Show eingesetzt hätte. Cena betitelte Laurinaitis jedoch als machtsüchtigen Bully. Cena meint noch, wenn Ace aus der WWE gekickt wäre, wenn er das geschafft hätte, würde irgendjemand, weil der neue General Manager Big Show zurückholen. Cole sagt, Cena würde sich nur um sich selbst scheren. Und Big Show unterschrieb mit Johnny, um seine Familie ernähren zu können. Cena meint, Show hat den leichtesten Ausweg genommen, aber keiner darf sagen, Cena und die Fans hätten Big Show den Rücken zugekehrt, denn es war in Wirklichkeit andersrum. Cole meint noch, Cena sei auf Show eifersüchtig, da Show bei Mania gewonnen hat und nicht für 20 Minuten später der Sonntag für Brock Lesnar war. Und Cole betitelt Cena dann noch als überwertet. Danach kommt John Cena im People Power Scoot in die Halle. John Laurinaitis sagt, Cena dürfe sich seinen heutigen Gegner aussuchen, da Big Show das gleiche in der Vorwoche machen durfte. Und Cena überlegt. Wen nehme ich da? Big Show. Big Show ist nicht da. Dann nimmt er und dann sagt John Laurinaitis, nein, mich kannst du nicht nehmen. Ich bin nämlich offiziell aus 1 gegen 1 Competition zurückgetreten. Ja. Ja, bleibt er nur übrig. John Cena nimmt Michael Cole. Ja. Und Backstage sehen wir noch Michael Cole, welcher Johnny darum bittet, das Match abzusagen. Cole sei Johnnys größter Supporter. Johnny meint aber, es sei im Namen von People Power. Meine Meinung dazu, eine sehr schöne Anfangspromo, sowie ein schönes Backstage-Segment und guter Aufbau für den Main Event. Jedoch, schon wieder wie bei SmackDown, nicht unbedingt von Sinn durchströmt, kann man das so sagen. Also jedenfalls Big Show nicht da und ja, es bringt einfach alles nichts. Naja, wenn Big Show nicht da ist und dann kannst du da eben die Fede Cena Show auch nicht aufbauen und ja, muss ihm sowas hier halten. Erstes Match, Sheamus gegen Dolph Ziggler. Ziggler wurde überraschenderweise von Vicky Guerrero wieder angekündigt. Und Sheamus dominierte fast immer. Ziggler kommt mit einem Fame Assist vom Top Rope zurück. Attackiert zuvor immer wieder den Arm von Sheamus. Jedoch verpasst Sheamus Ziggler aus dem Nichts die White Noise. Und dann kommt auch der Bro Kick zum Sieg. Meine Meinung, sehr schlechte Darstellung von Ziggler. Hat keinem was gebracht, dieses Match. Dennoch ein gutes, schönes Match. Aber es war total unnötig. Danach kommt Del Rio und attackiert Sheamus von hinten und ist einfach ein Standardaufbau für eine Fehde und auch nichts Besonderes. Dann haben wir die Ankündigung, nächste Woche 3 Stunden Raw, Go-Home-Show für No Way Out und Mr. McMahon wird zurück sein und Shawn Laurinaitis Arbeit bewerten. Ja, ich dachte, Mr. McMahon, Vince McMahon, hätte keine Power mehr. Ja, was die WWE sich dabei denkt, müssen sie halt irgendeine logische Erklärung finden. Zweites Match, Sin Cara gegen Hunico. Hunico, muss ich sagen, hat schon ein sehr cooles Auftreten und gehört schon deswegen nach oben gepusht und soll nicht immer verlieren. Und das Match schlicht von Sin Cara finde ich sehr störend. Sin Cara mit Hurricane Runner zum Beispiel vom Top Rope. Hunico zeigt sehr schöne Aktionen wie einen sehr, sehr coolen Backbreaker. Sin Cara übernimmt dann wieder Kontrolle. Camacho wird vom Apron gekickt und pinnt nach dem La Mystica. Sin Cara gewinnt. Sehr schönes Match, muss ich sagen. Jedoch hätte man einen anderen Gegner aussuchen sollen, da ich suche Hunico sehr viel mehr als nur ein Aufbaugegner zu sein zutraue. Und Sin Cara und Hunico haben sehr schöne Aktionen gezeigt. Auch wenn das Match eigentlich kurz war, aber war eigentlich recht gut. Drittes Match, 2 Jobbers gegen Ryback. Also die Jobbers meinen, 2 seien besser wie einer. Ja, gewöhnliches Squash-Match macht dennoch irgendwie Spaß, Ryback zuzuschauen, denn er ist herausstechend und einfach mal so ein richtiger so Wrestling-Charakter, der einfach, hier schau mal, gehst du zu einem Freund und sagst, hier, der ist ein Wrestler und der haut die einfach weg. Und ja, mein Freund zum Beispiel, der schaut auch Wrestling, aber ja, der ist halt kein so Smart Mark wie ich und beschäftigt sich nicht oft damit. Macht auch keinen Podcast zum Beispiel. Und der sagt auch, dass der echt geil ist. Na, mir das vierte Match. There must be a winner. CM Punk gegen Kane. Daniel Bryan hielt zuvor noch eine kleine Promo namens Frage- und Antwortstunde mit Daniel Bryan. Daniel Bryan meint, ob AJ etwas verrückt wäre, seitdem er sie verlassen hat. Yes! Wird Kane Punk heute vernichten? Yes! Wird Daniel Bryan bei Nova Out World Heavyweight Champion? Yes! Yes! Yes! Yes! Und das war dann Kanes Feuerwerk, welches den guten Daniel Bryan unterbricht. Im Match sah es wie folgt aus. Punk mit ein paar Attacken zum Anfang, wie zum Beispiel einem Suicide Dive. Kane dominierte jedoch den Großteil des Matches. Punk kam mit ein paar Schlägen, jedoch war es Kane Punks Aktionen auszukontern. Kane konterte den Go-To-Sleep. Nach Punks Comeback, welches aus ein paar Aktionen bestand, möchte den Chokeslam zeigen. Punk konterte diesen in einen Neckbreaker für einen Two-Count. Punk haut Kane vom Top Rope runter und zeigt seinen Flying Elbow. Two-Count schon wieder. Punk ist außerhalb des Rings und wird von Bryan mit zwei Kicks attackiert, da der Ref Kane im Ring halten musste oder zurückhalten musste. Punk mit Kick gegen Kane. Dies hatte Punk geschafft, als er im Chokeslam-Ansatz war. AJ kommt zum Ring gelaufen und will dem Ref klar machen, dass Bryan angegriffen hat. Und Punk kommt dann mit einer Suicide Dive auf Daniel Bryan. Okay, und Punk rollt sich wieder in den Ring, rennt in Kanes Arme in den Chokeslam und Kane holt sich den Sieg. Kane möchte ja dann anscheinend noch AJ irgendetwas antun, aber danach kommt Daniel Bryan hinter Rücks mit ein paar Attacken, die dabei aus dem Ring gebootet mit einem Big Boot. Und da frage ich mich, wieso Daniel Bryan da AJ hilft. Entweder will er Kane verletzen oder er und AJ haben irgendetwas geplant. Aber danach will sich Kane wieder der guten AJ widmen. AJ steht auf aus der Ringecke, lächelt Kane ab, an. AJ lächelt Kane an und Kane verlässt den Ring. Und ja, die gute AJ kümmert sich dann um CM Punk. Sehr gutes Match, wie ich finde, und großartige Weiterführung der Storyline, muss man sagen. Und Kane wurde sehr gut als Monster und potenzieller Champion dargestellt. Dann haben wir Backstage ein Interview. AJ wird von Josh Matthews interviewt. AJ soll ihr Lächeln zu Kane erklären. AJ spielt sich mit Matthews Krawatte und will sich anscheinend an ihn ranmachen. Sie zieht ihn zu sich hin und fragt ihn, ob er nicht auf aggressive Frauen stehe. Sie meint, dass Matthews vielleicht ihr Typ ist und schubst ihn weg. Ja, ich meine, eine sehr gute Promo von AJ. Sie spielt einfach irgendwie ihre Persönlichkeit sehr gut und ist auch herausstechend. Ich weiß jetzt nicht, was das sein sollte. Vielleicht ist sie sowas. Naja, ich kann es nicht interpretieren. Aber so an sich war es schon ein gutes Backstage-Segment. Dann haben wir Big Show Video, in welchem er erklärt, dass er nach 18 Jahren endlich machen darf, was er will. Und das ist Leute zu stören, denn er sei kein Entertainer, sondern ein Giant. Sehr, sehr geile Promo. Der Hill Big Show ist einfach großartig, finde ich. Es war sowas wie das UFC-Style-Video mit Brock Lesnar. Und hat mir gut gefallen. Dann kam ein Random Match. Random! Fünftes Match. Truth und Kofi gegen Hawkins und Rex. Ja. Truth, Kofi dominieren das ganze Match. Keine gute Darstellung von Kurt Hawkins, jedoch ein schönes Match. Aber wirklich sehr Standard gehalten. Irgendwie schon. Weil mir gefallen die Tag Champs nicht. Little Jimmy und R-Truth ihm auch dabei nervt. Und ich hasse einfach die Tag Team Champions. Ich weiß auch nicht. Ich mag beide nicht sonderlich. Ich mag sie, wenn sie alleine sind. Aber R-Truth, Little Jimmy ging die Scheiße. Und Kofi ist nur immer Single Tag Team Wrestler. Und steckt auf Fest und alles Scheiße. Sechstes Match, Main Event. Main Event, ja. John Cena gegen Michael Cole. John Laurinaitis kommt heraus, zuvor noch, und sagt, er würde ein No-DQ-Match zwischen Cena und Michael Cole ansetzen, wenn John Cena diesen Mann besiegt. Sky Oro! Geil! Dumm, dumm, dumm. Ja, das sollen so die Rufe sein, denn sein Gegner ist Lord. Nein, nicht mehr Lord, obwohl, keine Ahnung. Sein Gegner ist Tensai. Nun das richtige sechste Match. John Cena gegen Tensai. Tensai dominiert fast das ganze Match, muss man sagen. Eigentlich typisch bis dahin von Tensai, ein typisches Match. Cena mit ein paar Schlägen, Cena mit seinem Five Move Comeback und das ich. John Cena. Wirklich. Gewinnt noch ein paar Moves. Nur ein paar Moves. Naja. Die Darstellung von Tensai war super, jedoch nicht, dass Cena nur Moves, 5 Moves zum Sieg brauchte und alles kacke. Alles scheiße. Anscheinend seitdem Tensai nicht ankommt, will man ihn verjobben. Ich weiß nicht. Alles blöd. John Cena mit 5 Moves. Ach. 7. Match, Main Event, John Cena gegen Michael Cole. Cole will fliehen, Cena fängt ihn wieder ein. Cole will ihm einen Handschlag anbieten. Und Cena zieht Cole irgendwie bis zur Unterhose aus, ja. Keine Ahnung. Eigentlich recht. Ja. Ja, dann hält ihn im Sleeper Hold. Oder irgendwie so, ja, entschuldige ich bei dem. Kommt noch die JR Barbecue Soße auf Cole auf FU. Ey, keine Ahnung. Comedy-Match, jedoch hat es mir nicht sehr, ja, es war lustig. Auch die Interaktion mit Jerry Lawler fand ich gut, aber es ist einfach nur zum Nachhinein gesehen, es ist traurig. Nicht traurig, was sie wieder macht. Es muss doch noch viel besser gehen. Naja, so viel besser muss nicht gehen, aber Big Show gegen Cena. Big Show ist nicht da. Bringt das? Nein, das bringt sie nicht. Naja, ich höre dann jetzt auch auf, ich habe keine Lust. Ich gebe der Raw-Episode eine 3. Schon irgendwie so traurig, wenn man das Review dann keine Lust hat. Und es nimmt dann die ganze Lust. Und ja. No Way Out freue ich mich auf Punk, Kane Bryan. Das war für mich das Beste auch des Abends. Und ich gebe noch mit einem Auge zugedrückt eine 3. Eine glatte 3 von der Schulnote her. Naja. Ich bin dann wieder immer euer Hirse, wrestling-takeover.de.l und wer das jetzt bis zu Ende hört, wahrscheinlich gibt's nur noch die Einzelreviews, so bis zum 30. Juni, denn ich werde Abschlussprüfungen haben und da habe ich wohl nicht so oft Zeit, aber ich werde zum Beispiel dann die Berichte einfach mal im Blog hineintun, so wrestling-takeover.wordpress.com. Naja, ich bin dann wie immer euer Hirse, der Hirsemann und viel Spaß noch am heutigen Mittwoch und bis dann. Ciao.